Showers. We'll be right back. We'll be right back. Super Pitcher hier auf Fritz live von der Mayday. Fritz! Team Extreme. Extreme. Mayday 2004. Ihr hört die große 10-Stunde Fritz-Live-Übertragung von der Mayday 2004 aus der Dortmunder Westfalenhalle. Im Moment, wie gesagt, Super Pitcher und da hören wir noch rein. Bis 20 nach 10. Viel Spaß. We'll be right back. Mal. Extreme Mayday 2004 live aus